Dabei wünsche ich mir, dass es dich erreicht. Alles Schlechte mit sich nimmt auch meine Einsamkeit. Alles Schlechte mit sich nimmt auch meine Einsamkeit.